Treffpunkt Internet. Vom Text zum Treffpunkt. Stell dir vor, du öffnest eine Internetseite und die Seite besteht nur aus Wörtern und Sätzen. Am Anfang bestand das Internet nur aus Texten. Es gab keine bunten Bilder oder Musik. Wenn man einen Text ins Internet stellen wollte, musste man sich gut mit Computern auskennen. Heute ist das leichter. Das Internet bietet dir viele Möglichkeiten. Du kannst dir Videos ansehen, mit Apps lernen und vieles mehr. Für viele Menschen ist es auch ein wichtiger Treffpunkt. Du kannst über das Internet mit deinen Freundinnen und Freunden sprechen, gemeinsam spielen oder zeigen, was du gerade machst. Im Internet informieren. Viele Menschen nutzen das Internet, um sich zu informieren. Fast alle Inhalte im Netz sind frei zugänglich und jede Person kann eigene Informationen teilen. Überlege dir gut, welche Informationen du weitergeben möchtest, wenn du selbst Inhalte ins Internet hochlädst. Du solltest aber auch nicht allen Informationen vertrauen, die andere ins Netz gestellt haben. Denn viele Informationen sind falsch und werden trotzdem geteilt. Internetseiten prüfen. Aber wie kannst du unterscheiden, welchen Informationen du vertrauen kannst und welchen nicht? Sieh dir bei Internetseiten den Aufbau an. Jede gute Internetseite hat einen Bereich, der dir zeigt, wer verantwortlich für die Inhalte ist. Diesen Bereich nennt man Impressum. Sieh dir auch an, wie die Inhalte dargestellt sind. Sind sie übersichtlich oder gibt es ein großes Chaos und viele Tippfehler? Ein gutes Zeichen ist es, wenn genau angegeben wird, woher die Inhalte stammen. Denn dann kannst du überprüfen, ob sie richtig sind.